NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Heute den zweiten von 32 Abschnitten. Moritz veröffentlichte das Buch zwischen 1785 und 1790 in 4 Bänden und nannte es im Untertitel einen psychologischen Roman. Die intellektuelle Biografie des Autors, der nur 36 Jahre alt wurde, ist ebenso atemraubend wie zerrissen. Er war Essayist und Romancier, Reiseschriftsteller, Redakteur und Zeitschriftenherausgeber, Verfasser pädagogischer und psychologischer Abhandlungen, Altertumsforscher und Ästhetiker, Freund Goethes, Entdecker Jean Pauls, Lehrer Alexander von Humboldts und der Dioskuren der Frühromantik Wackenroder und Tieck. Rationalismus und Empfindsamkeit, pietistische Mystik, Sturm und Drang, exzentrischer Geniekult und strenge klassizistische Kunstgesinnung verbinden und durchkreuzen sich in seinem Geiste vielfältig und unausgeglichen bis zu seinem Tode, schrieb der Moritz-Biograf Hans-Joachim Schrimpf. Fakta und kein moralisches Geschwätz. So lautete Moritz' Leitsatz für das von ihm 1783 herausgegebene Magazin für Erfahrungsseelenkunde. Darin propagierte er die Entdeckung der Kindheit als bevorzugtes Ziel psychologischer Expeditionen in das Innere des Menschen. Er schrieb: »Nützlich aber kann dieser Gegenstand der Betrachtung nur dadurch werden, wenn wir untersuchen, was die frühesten Erinnerungen aus den Jahren der Kindheit für Auswirkungen auf unser gegenwärtiges, wirkliches Leben haben, inwiefern sie die Grundlage aller unserer folgenden Ideen ausmachen.« Dann heißt es weiter: »In einer Schrift, die ich unter dem Titel Anton Reiser, ein psychologischer Roman, herausgegeben, sind sehr viele hierin einschlagende Beobachtungen enthalten.« Wir haben gehört, dass sich Anton Reisers Vater, ein Militäroboist, nach dem Tod seiner ersten Frau, den Quietisten, um einen Herrn von Fleischbein anschloss, der sich die Lehren der französischen Mystikerin Madame Guyon zu eigen gemacht hatte. Antons Vater besucht Fleischbein regelmäßig in Pyrmont. Anton lebt mit seiner Mutter, der Vater hat ein zweites Mal geheiratet, während des Siebenjährigen Krieges, als der Vater im Feld steht, in einem Dorf. Die 2 Jahre außerhalb der elterlichen Wohnung hat Anton in angenehmer Erinnerung. Sie lassen ihn Härte und Lieblosigkeit der Eltern vergessen, die wegen religiöser Meinungsverschiedenheiten in ständiger Zwietracht leben. Der 8-jährige Knabe lernt in wenigen Wochen lesen. Seine unersättliche Lesegier wird gefördert durch eine ihn jahrelang quälende Entzündung des linken Fußes, dessen Amputation gerade noch verhindert werden kann. Mit 9 Jahren liest er eine Abhandlung über die Entwicklung der Frömmigkeit bei Kindern. Er will Versäumtes nachholen und seine Gewissensbisse bei diesem Versuch zu scheitern sind ebenso groß wie sein Ehrgeiz. Hören Sie wieder Peter Lieck. Sonst sah er nicht viel von Frömmigkeit, ob er gleich immer viel davon reden hörte. Und seine Mutter ihn alle Abende einsegnete und niemals vergaß, ehe er einschlief, das Zeichen des Kreuzes über ihn zu machen. Der Herr von Fleischbein hatte unter anderem die geistlichen Lieder der Madame Guillon ins Deutsche übersetzt. Und Antons Vater, der musikalisch war, passte ihnen Melodien an, die größtenteils einen raschen, fröhlichen Gang hatten. Wenn es sich nun fügte, dass er etwa einmal nach einer langen Trennung wieder zu Hause kam, so ließ sich denn doch die Ehegattin überreden, einige dieser Lieder mitzusingen, wozu er die Zither spielte. Dies geschah gemeiniglich kurz nach der ersten Freude des Wiedersehens, und diese Stunden mochten wohl noch die glücklichsten in ihrem Ehestande sein. Anton war dann am frohesten und stimmte oft, so gut er konnte, in diese Lieder ein, die ein Zeichen der so seltenen wechselseitigen Harmonie und Übereinstimmung bei seinen Eltern waren. Diese Lieder gab ihm nun sein Vater, da er ihn für reif genug zu dieser Lektüre hielt, in die Hände und ließ sie ihn zum Teil auswendig lernen. Wirklich hatten diese Gesänge, ungeachtet der steifen Übersetzung, immer noch so viel Seelenschmelzendes, eine so unnachahmliche Zärtlichkeit im Ausdrucke, solch ein sanftes Hell-Dunkel in der Darstellung und so viel unwiderstehlich Anziehendes für eine weiche Seele, dass der Eindruck, den sie auf Antons Herz machten, bei ihm unauslöschlich geblieben ist. Oft tröstete er sich in einsamen Stunden, wo er sich von aller Welt verlassen glaubte, durch ein solches Lied vom seligen Ausgehen aus sich selber und der süßen Vernichtung vor dem Urquelle des Daseins. So gewährten ihm schon damals seine kindischen Vorstellungen oft eine Art von himmlischer Beruhigung. Einmal waren seine Eltern bei dem Wirt des Hauses, wo sie wohnten, des Abends zu einem kleinen Familienfeste gebeten. Anton musste es aus dem Fenster mit ansehen, wie die Kinder der Nachbarn schön geputzt zu diesem Feste kamen, indes er allein auf der Stube zurückbleiben musste, weil seine Eltern sich seines schlechten Aufzuges schämten. Es wurde Abend und ihn fing an zu hungern. Und nicht einmal ein Stückchen Brot hatten ihm seine Eltern zurückgelassen. Indes er oben einsam saß und weinte, schallte das fröhliche Getümmel von unten zu ihm herauf. Verlassen von allem, fühlte er erst eine Art von bitterer Verachtung gegen sich selbst, die sich aber plötzlich in eine unaussprechliche Wehmut verwandelte, da er zufälligerweise die Lieder der Madame Guillon aufschlug und eins fand, das gerade auf seinen Zustand zu passen schien. Eine solche Vernichtung, wie er in diesem Augenblick fühlte, musste nach dem Liede der Madame Guillon vorhergehen, um sich in dem Abgrunde der ewigen Liebe wie ein Tropfen im Ozean zu verlieren. Allein da nun der Hunger anfing, ihm unausstehlich zu werden, so wollten auch die Tröstungen der Madame Guillon nichts mehr helfen. Und er wagte es, hinunterzugehen, wo seine Eltern in großer Gesellschaft schmauseten, öffnete ein klein wenig die Türe und bat seine Mutter um den Schlüssel zum Speiseschranke und um die Erlaubnis, sich ein wenig Brot nehmen zu dürfen, weil ihn sehr hungere. Dies erweckte erst das Gelächter und nachher das Mitleid der Gesellschaft, nebst einigem Unwillen gegen seine Eltern. Er ward mit an den Tisch gezogen und ihm von dem Besten vorgelegt, welches ihm denn freilich eine ganz andere Art von Freude als vorher die Guillonschen Trostlieder gewährte. Allein auch jene schwermutsvolle, tränenreiche Freude behielt immer etwas Anziehendes für ihn. Und er überließ sich ihr, indem er die Guillonschen Lieder las, so oft ihm ein Wunsch fehlgeschlagen war oder ihm etwas Trauriges bevorstand, als wenn er zum Beispiel vorher wusste, dass sein Fuß verbunden und die Wunde mit Höllenstein bestrichen werden sollte. Das zweite Buch, was ihn sein Vater nebst den Guillonschen Liedern lesen ließ, war eine Anweisung zum innern Gebet von eben dieser Verfasserin. Hierin ward gezeigt, wie man nach und nach dahin kommen könne, sich im eigentlichen Verstande mit Gott zu unterreden und seine Stimme im Herzen oder das eigentliche innere Wort deutlich zu vernehmen. Indem man sich nämlich zuerst so viel wie möglich von den Sinnen loszumachen und sich mit sich selbst und seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen suchte oder meditieren lernte, welches aber auch erst aufhören und man sich selbst sogar erst vergessen müsse, ehe man fähig sei, die Stimme Gottes in sich zu vernehmen. Dies ward von Anton mit dem größten Eifer befolgt, weil er wirklich begierig war, so etwas Wunderbares als die Stimme Gottes in sich zu hören. Er saß daher halbe Stunden lang mit verschlossenen Augen, um sich von der Sinnlichkeit abzuziehen. Sein Vater tat dieses zum größten Leidwesen seiner Mutter ebenfalls. Auf Anton aber achtete sie nicht, weil sie ihn zu keiner Absicht fähig hielt, die er dabei haben könne. Anton kam bald so weit, dass er glaubte, von den Sinnen ziemlich abgezogen zu sein. Und nun fing er an, sich wirklich mit Gott zu unterreden, mit dem er bald auf einem ziemlich vertraulichen Fuß umging. Den ganzen Tag über, bei seinen einsamen Spaziergängen, bei seinen Arbeiten und sogar bei seinem Spiele, sprach er mit Gott. Zwar immer mit einer Art von Liebe und Zutrauen, aber doch so, wie man ungefähr mit einem seinesgleichen spricht, mit dem man eben nicht viel Umstände macht. Und ihm war es denn wirklich immer, als ob Gott dieses oder jenes antwortete. Freilich ging es nicht so ab, dass es nicht zuweilen einige Unzufriedenheit sollte gesetzt haben, wenn etwa ein unschuldiges Spielwerk oder sonst ein Wunsch vereitelt ward. Dann hieß es oft, aber mir auch diese Kleinigkeit nicht einmal zu gewähren. Oder, das hättest du doch wohl können geschehen lassen, wenn's irgend möglich gewesen wäre. Und so nahm er sich's denn Anton nicht übel, zuweilen ein wenig mit Gott nach seiner Art böse zu tun. Denn obgleich davon nichts in der Madame Guillon-Schriften stand, so glaubte er doch, es gehöre mit zum vertraulichen Umgange. Alle diese Veränderungen, gingen mit ihm vom 9. bis zum 10. Jahre vor. Während dieser Zeit nahm ihn auch sein Vater, wegen des Schadens am Fuße, mit nach dem Gesundbrunnen in Pyrmont. Wie freute er sich nun, den Herrn von Fleischbein persönlich kennenzulernen, von dem sein Vater beständig mit solcher Ehrfurcht wie von einem übermenschlichen Wesen geredet hatte. Und wie freute er sich, dort von seinen großen Fortschritten in der innern Gottseligkeit Rechenschaft ablegen zu können. Seine Einbildungskraft malte ihm dort eine Art von Tempel, worin er auch als Priester eingeweiht und als ein solcher zur Verwunderung aller, die ihn kannten, zurückkehren würde. Er machte nun mit seinem Vater die erste Reise, und während derselben war dieser auch etwas gütiger gegen ihn und gab sich mehr mit ihm ab als zu Hause. Anton sah hier die Natur in unaussprechlicher Schönheit, die Berge rundumher in der Ferne und in der Nähe, und die lieblichen Täler entzückten seine Seele und schmolzen sie in Wehmut, die teils aus der Erwartung der großen Dinge entstand, die hier mit ihm vorgehen sollten. Der erste Gang mit seinem Vater war in das Haus des Herrn von Fleischbein, wo dieser den Verwalter, Herrn H., zuerst sprach, ihn umarmte und küsste und auf das Freundschaftlichste von ihm bewillkommt wurde. Ungeachtet der großen Schmerzen, die Anton durch die Reise an seinem Fuße empfand, war er doch beim Eintritt in das Haus des Herrn von Fleischbein vor Freuden außer sich. Anton blieb diesen Tag in der Stube des Herrn H., mit dem er künftig alle Abend speisen musste. Übrigens bekümmerte man sich doch im Hause lange nicht so viel um ihn, wie er erwartet hatte. Seine Übungen im inneren Gebet setzte er nun sehr fleißig fort. Allein es konnte denn freilich nicht fehlen, dass sie nicht zuweilen eine sehr kindische Wendung nehmen mussten. Hinter dem Hause, wo sein Vater in Pyrmont logierte, war ein großer Baumgarten. Hier fand er zufälligerweise einen Schiebkarren und machte sich das Vergnügen, damit im ganzen Garten herumzuschieben. Um dies nun aber zu rechtfertigen, weil er anfing, es für Sünde zu halten, bildete er sich eine ganz sonderbare Grille. Er hatte nämlich in den Guillonschen Schriften und anderwärts viel von dem Jesulein gelesen, von welchem gesagt wurde, dass es allenthalben sei und man beständig und an allen Orten mit ihm umgehen könne. Das Diminutivum machte, dass er sich einen Knaben noch etwas kleiner wie er darunter vorstellte. Und da er nun mit Gott selber schon so vertraut umging, warum nicht noch viel mehr mit diesem seinem Sohne, dem er zutraute, dass er sich nicht weigern werde, mit ihm zu spielen, und also auch nichts dawider haben werde, wenn er ihn ein wenig auf dem Schiebkarren herumfahren wollte. Nun schätzte er es sich aber doch für ein sehr großes Glück, eine so hohe Person auf dem Schiebkarren herumfahren zu können und ihr dadurch ein Vergnügen zu machen. Und da diese Person nun ein Geschöpf seiner Einbildungskraft war, so machte er auch mit ihr, was er wollte, und ließ sie oft kürzer, oft länger an dem Fahren gefallen finden, sagte auch wohl zuweilen mit der größten Ehrerbietigkeit, wenn er vom Fahren müde war, »So gern ich wollte, ist es mir doch jetzt unmöglich, dich noch länger zu fahren.« So sah er dies am Ende für eine Art von Gottesdienst an und hielt es nun für keine Sünde mehr, wenn er sich auch halbe Tage mit dem Schiebkarren beschäftigte. Nun aber bekam er selbst mit Bewilligung des Herrn von Fleischbein ein Buch in die Hand, das ihn wieder in eine ganz andere und neue Welt führte. Es war die Acerra Philologica. Hier las er nun die Geschichte von Troja, vom Ulysses, von der Circe, vom Tartarus und Elysium und war sehr bald mit allen Göttern und Göttinnen des Heidentums bekannt. Bald darauf gab man ihm auch den Telemach, ebenfalls mit Bewilligung des Herrn von Fleischbein zu lesen. Vielleicht, weil der Verfasser desselben, Herr von Fénelon, mit der Madame Guillon Umgang hatte. Die Acerra Philologica war ihm zur Lektüre des Telemach eine schöne Vorbereitung gewesen, weil er dadurch mit der Götterlehre ziemlich bekannt geworden war und sich schon für die meisten Helden interessierte, die er im Telemach wiederfand. Diese Bücher wurden verschiedene Male nacheinander mit der größten Begierde und mit wahrem Entzücken von ihm durchgelesen, insbesondere der Telemach, worin er zum ersten Male die Reize einer schönen, zusammenhängenden Erzählung schmeckte. Die Stelle, welche ihn im ganzen Telemach am lebhaftesten gerührt hat, war die rührende Anrede des alten Mentors an den jungen Telemach, als dieser auf der Insel Zypern die Tugend mit dem Laster zu vertauschen im Begriff war und ihm nun sein getreuer, lange von ihm für verloren gehaltener Mentor plötzlich wieder erschien, dessen trauernder Anblick ihn bis an das Innerste seiner Seele erschütterte. Dies hatte nun freilich für Antons Seele weit mehr Anziehendes als die biblische Geschichte. Und alles, was er vorher in dem Leben der Altväter oder in den Guillonschen Schriften gelesen hatte. Und da ihm nie eigentlich gesagt worden war, dass jenes wahr und dieses falsch sei, so fand er sich gar nicht ungeneigt, die heidnische Göttergeschichte mit allem, was da hineinschlug, wirklich zu glauben. Ebenso wenig konnte er aber auch, was in der Bibel stand, verwerfen. Umso viel mehr, da dies die ersten Eindrücke auf seine Seele gewesen waren. Er suchte also, welches ihm allein übrig blieb, die verschiedenen Systeme, so gut er konnte, in seinem Kopfe zu vereinigen. Und auf die Weise die Bibel mit dem Telemach, das Leben der Altväter mit der Acerra Philologica und die heidnische Welt mit der christlichen zusammenzuschmelzen. Die erste Person in der Gottheit und Jupiter, Kalypso und die Madame Guillon, der Himmel und Elysium, die Hölle und der Tartarus, Pluto und der Teufel, machten bei ihm die sonderbarste Ideenkombination, die wohl je in einem menschlichen Gehirnmark existiert haben. Dies machte einen so starken Eindruck auf sein Gemüt, dass er noch lange nachher eine gewisse Ehrfurcht gegen die heidnischen Gottheiten behalten hat. Von dem Hause, wo Antons Vater logierte, bis nach dem Gesundbrunnen und der Allee dabei, war ein ziemlich weiter Weg. Anton schleppte sich demungeachtet mit seinem schmerzenden Fuße das Buch unterm Arm hinaus und setzte sich auf eine Bank in der Allee, wo er im Lesen nach und nach seinen Schmerz vergaß. Und bald nicht nur auf der Bank in Pyrmont, sondern auf irgendeiner Insel mit hohen Schlössern und Türmen oder mitten im wilden Kriegsgetümmel sich befand. Mit einer Art von wehmütiger Freude las er nun, wenn Helden fielen. Es schmerzte ihn zwar, aber doch deuchte ihm, sie mussten fallen. Dies mochte auch wohl einen großen Einfluss auf seine kindischen Spiele haben. Ein Fleck voll hochgewachsener Nesseln oder Disteln waren ihm so viele feindliche Köpfe, unter denen er manchmal grausam wütete und sie mit seinem Stabe eine nach dem anderen herunterhieb. Wenn er auf der Wiese ging, so machte er eine Scheidung und ließ in seinen Gedanken zwei Heere gelber oder weißer Blumen gegeneinander anrücken. Den größten unter ihnen gab er Namen von seinen Helden. Und eine benannte er auch wohl von sich selber. Dann stellte er eine Art von blindem Fatum vor. Und mit zugemachten Augen hieb er mit seinem Stabe, wohin er traf. Wenn er dann seine Augen wieder eröffnete, so sah er die schreckliche Zerstörung. Hier lag ein Held und dort einer auf den Boden hingestreckt. Und oft erblickte er mit einer sonderbaren, wehmütigen und doch angenehmen Empfindung sich selbst unter den Gefallenen. Er betrauerte dann eine Weile seine Helden und verließ das fürchterliche Schlachtfeld. Zu Hause, nicht weit von der Wohnung seiner Eltern, war ein Kirchhof, auf welchem er eine ganze Generation von Blumen und Pflanzen mit eisernem Zepter beherrschte und keinen Tag hingehen ließ, wo er nicht mit ihnen eine Art von Musterung hielt. Als er von Pyrmont wieder nach Hause gereist war, schnitzte er sich alle Helden aus dem Telemach von Papier, bemalte sie nach den Kupferstichen mit Helm und Panzer und ließ sie einige Tage lang in Schlachtordnung stehen, bis er endlich ihr Schicksal entschied und mit grausamen Messerhieben unter ihnen wütete, diesem den Helm, jenem den Schädel zerspaltete und rund um sich her nichts als Tod und Verderben sah. So liefen alle seine Spiele auch mit Kirsch- und Pflaumkernen auf Verderben und Zerstörung hinaus. Auch über diese musste ein blindes Schicksal walten, indem er zwei verschiedene Arten als Heere gegeneinander anrücken und nun mit zugemachten Augen den eisernen Hammer auf sie herabfallen ließ, und wen es traf, den traf's. Wenn er Fliegen mit der Klappe totschlug, so tat er dieses mit einer Art von Feierlichkeit, indem er einer jeden mit einem Stücke Messing, das er in der Hand hatte, vorher die Totenglocke läutete. Das allergrößte Vergnügen machte es ihm, wenn er eine aus kleinen papiernen Häusern erbauete Stadt verbrennen und dann nachher mit feierlichem Ernst und Wehmut den zurückgebliebenen Aschenhaufen betrachten konnte. Ja, als in der Stadt, wo seine Eltern wohnten, einmal wirklich in der Nacht ein Haus abbrannte, so empfand er bei allem Schreck eine Art von geheimem Wunsche, dass das Feuer nicht so bald gelöscht werden möchte. Dieser Wunsch hatte nichts weniger als Schadenfreude zum Grunde, sondern entstand aus einer dunklen Ahndung von großen Veränderungen, Auswanderungen und Revolutionen, wo alle Dinge eine ganz andere Gestalt bekommen und die bisherige Einförmigkeit aufhören würde. Selbst der Gedanke an seine eigene Zerstörung war ihm nicht nur angenehm, sondern verursachte ihm sogar eine Art von wollüstiger Empfindung, wenn er oft des Abends, ehe er einschlief, sich die Auflösung und das Auseinanderfallen seines Körpers lebhaft dachte. Antons dreimonatlicher Aufenthalt in Pyrmont war ihm in vieler Rücksicht sehr vorteilhaft, weil er fast immer sich selbst überlassen war und das Glück hatte, diese kurze Zeit wieder von seinen Eltern entfernt zu sein, indem seine Mutter zu Hause geblieben war und sein Vater andere Geschäfte in Pyrmont hatte und sich nicht viel um ihn bekümmerte. Doch aber sich hier, wenn er ihn zuweilen sah, weit gütiger als zu Hause gegen ihn betrug. Auch logierte mit Antons Vater in demselben Hause ein Engländer, der gut Deutsch sprach und sich mit Anton mehr abgab, wie irgendeiner vor ihm getan hatte, indem er anfing, ihn durch bloßes Sprechen Englisch zu lehren und sich über seine Progressen freute. Er unterredete sich mit ihm, ging mit ihm spazieren und konnte am Ende fast gar nicht mehr ohne ihn sein. Dies war der erste Freund, den Anton auf Erden fand. Mit Wehmut nahm er von ihm Abschied. Der Engländer drückte ihm bei seiner Abreise ein silbernes Schaustück in die Hand. Das sollte er ihm zum Andenken aufbewahren, bis er einmal nach England käme, wo ihm sein Haus offen stände. Nach 15 Jahren kam Anton wirklich nach England und hatte noch sein Schaustück bei sich. Aber der erste Freund seiner Jugend war tot. Anton sollte einmal diesen Engländer gegen einen Fremden, der ihn besuchen wollte, verleugnen und sagen, er sei nicht zu Hause. Man konnte ihn auf keine Weise dazu bringen, weil er keine Lüge begehen wollte. Dies wurde ihm damals sehr hoch angerechnet und war just einer der Fälle, wo er tugendhafter scheinen wollte, als er wirklich war. Denn er hatte sich sonst eben aus einer Notlüge nicht so sehr viel gemacht. Aber seinen wahren inneren Kampf, wo er oft seine unschuldigsten Wünsche einem eingebildeten Missfallen des göttlichen Wesens aufopferte, bemerkte niemand. Indes war ihm das liebreiche Betragen, das man in Pyrmont gegen ihn bewies, sehr aufmunternd und erhob seinen niedergedrückten Geist ein wenig. Wegen seiner Schmerzen am Fuße bezeugte man ihm Mitleid. Im von Fleischbeinschen Hause begegnete man ihm leutselig und der Herr von Fleischbein küsste ihn auf die Stirne, so oft er ihm auf der Straße begegnete. Dergleichen Begegnungen waren ihm ganz etwas Ungewohntes und Rührendes, das seine Stirne wieder freier, sein Auge offener und seine Seele heiterer machte. Er fing nun auch an, sich auf die Poesie zu legen und besang, was er sah und hörte. Er hatte zwei Stiefbrüder, die beide in Pyrmont das Schneiderhandwerk lernten und deren Meister ebenfalls Anhänger der Lehre des Herrn von Fleischbein waren. Von diesen nahm er in Versen, die er selbst gemacht und auswendig gelernt hatte, sehr rührend Abschied, sowie auch von dem vom Fleischbeinschen Hause. Freilich kehrte er nun nicht so wieder von Pyrmont zu Hause, wie er erwartet hatte, aber doch war er in dieser kurzen Zeit ein ganz anderer Mensch geworden und seine Ideenwelt um ein Großes bereichert. Allein zu Hause wurden durch die erneuerte Zwietracht seiner Eltern, wozu vermutlich die Ankunft seiner beiden Stiefbrüder vieles beitrug, und durch das unaufhörliche Schelten und Toben seiner Mutter, die guten Eindrücke, die er in Pyrmont und besonders in dem von Fleischbeinschen Hause erhalten hatte, bald wieder ausgelöscht. Und er befand sich aufs Neue in seiner vorigen gehässigen Lage, wodurch seine Seele ebenfalls finster und menschenfeindlich gemacht wurde. Da Antons beide Stiefbrüder bald abreiseten, um ihre Wanderschaft anzutreten, so war auch der häusliche Friede eine Zeit lang wiederhergestellt und Antons Vater las nun zuweilen selber, anstatt aus der Madame Guillon-Schriften etwas aus dem Telemach vor. Oder er erzählte ein Stück aus der Eltern- oder neueren Geschichte, worin er wirklich ziemlich bewandert war. Denn neben seiner Musik, worin er es im Praktischen weit gebracht hatte, machte er beständig aus dem Lesen nützlicher Bücher ein eigenes Studium, bis endlich die Guillon'schen Schriften alles Übrige verdrängten. Er redete daher auch eine Art von Büchersprache. Und Anton erinnert sich noch sehr genau, wie er im 7. oder 8. Jahre oft sehr aufmerksam zuhörte, wann sein Vater sprach und sich wunderte, dass er von allen den Wörtern, die sich auf Heid und Kalt und Ung endigten, keine Silbe verstand, da er doch sonst, was gesprochen wurde, verstehen konnte. Auch war Antons Vater außer dem Hause ein sehr umgänglicher Mann. und konnte sich mit allerlei Leuten über allerlei Materien angenehm unterhalten. Vielleicht wäre auch alles im Ehestande besser gegangen, wenn Antons Mutter nicht das Unglück gehabt hätte, sich oft für beleidigt und gern für beleidigt zu halten, auch wo sie es wirklich nicht war, um nur Ursache zu haben, sich zu kränken und zu betrüben und ein gewisses Mitleid mit sich selber zu empfinden, worin sie eine Art von Vergnügen fand. Leider scheint sie diese Krankheit auf ihren Sohn fortgeerbt zu haben, der jetzt noch oft vergeblich damit zu kämpfen hat. Schon als Kind, wenn alle etwas bekamen und ihm sein Anteil hingelegt wurde, ohne dabei zu sagen, es sei der seinige, so ließ er ihn lieber liegen, ob er gleich wusste, dass er für ihn bestimmt war, um nur die Süßigkeit des Unrechtleidens zu empfinden und sagen zu können, alle andere haben etwas und ich nichts bekommen. Da er eingebildetes Unrecht schon so stark empfand, um so viel stärker musste er das Wirkliche empfinden. Und gewiss ist wohl bei niemandem die Empfindung des Unrechts stärker als bei Kindern. Und niemandem kann auch leichter Unrecht geschehen. Ein Satz, den alle Pädagogen täglich und stündlich beherzigen sollten. Oft konnte Anton stundenlang nachdenken und Gründe gegen Gründe auf das Genaueste abwägen, ob eine Züchtigung von seinem Vater Recht oder Unrecht sei. Jetzt genoss er in seinem 11. Jahre zum ersten Male das unaussprechliche Vergnügen verbotener Lektüre. Sein Vater war ein abgesagter Feind von allen Romanen und drohte, ein solches Buch sogleich mit Feuer zu verbrennen, wenn er es in seinem Hause fände. Demungeachtet bekam Anton durch seine Base die schöne Banise, die 1001 Nacht und die Insel Felsenburg in die Hände, die er nun heimlich und verstohlen, obgleich mit Bewusstsein seiner Mutter, in der Kammer las und gleichsam mit unersättlicher Begierde verschlang. Dies waren einige der süßesten Stunden in seinem Leben. So oft seine Mutter hereintrat, drohete sie ihm bloß mit der Ankunft seines Vaters, ohne ihm selber das Lesen in diesen Büchern zu verbieten, worin sie ehemals ein ebenso entzückendes Vergnügen gefunden hatte. Die Erzählung von der Insel Felsenburg tat auf Anton eine sehr starke Wirkung, denn nun gingen eine Zeit lang seine Ideen auf nichts Geringeres, als einmal eine große Rolle in der Welt zu spielen und erst einen kleinen, denn immer größeren Zirkel von Menschen um sich herzuziehen, von welchen er der Mittelpunkt wäre. Dies erstreckte sich immer weiter, und seine ausschweifende Einbildungskraft ließ ihn endlich sogar Tiere, Pflanzen und leblose Kreaturen, kurz alles, was ihn umgab, mit in die Sphäre seines Daseins hineinziehen. Und alles musste sich um ihn als den einzigen Mittelpunkt umher bewegen, bis ihm schwindelte. Dieses Spiel seiner Einbildungskraft machte ihm damals oft wonnevollere Stunden, als er je nachher wieder genossen hat. So machte seine Einbildungskraft die meisten Leiden und Freuden seiner Kindheit. Wie oft, wenn er an einem trüben Tage bis zum Überdruss und Ekel in der Stube eingesperrt war und etwa ein Sonnenstrahl durch eine Fensterscheibe fiel, erwachten auf einmal in ihm Vorstellungen vom Paradiese, von Elysium oder von der Insel der Kalypso, die ihn ganze Stunden lang entzückten. Aber von seinem 2. und 3. Jahre an erinnert er sich auch der höllischen Qualen, die ihm die Märchen seiner Mutter und seiner Base im Wachen und im Schlafe machten. Wenn er bald im Traume lauter Bekannte um sich her sah, die ihn plötzlich mit scheußlich verwandelten Gesichtern anbleckten, bald eine hohe, düstere Stiege hinaufstieg und eine grauenvolle Gestalt ihm die Rückkehr verwehrte oder gar der Teufel bald wie ein fleckigtes Huhn, bald wie ein schwarzes Tuch an der Wand ihm erschien. Als seine Mutter noch mit ihm auf dem Dorfe wohnte, jagte ihm jede alte Frau Furcht und Entsetzen ein. So viel hörte er beständig von Hexen und Zaubereien. Und wenn der Wind oft mit sonderbarem Getön durch die Hütte pfiff, so nannte seine Mutter dies im allegorischen Sinn den handlosen Mann, ohne weiter etwas dabei zu denken. Allein sie würde es nicht getan haben, hätte sie gewusst, wie manche grauenvolle Stunde und wie manche schlaflose Nacht dieser handlose Mann ihrem Sohne noch lange nachher gemacht hat. NDR Kultur